roten Purple Drank. Und wir haben Purple Scheine auf der Bank. Die roten Purple Haze, wir sippen Purple Drank. Und wir haben Purple Scheine auf der Bank. Wir haben Purple Swag, Purple Bag, Purple Lifestyle, Purple Swag, das ist Hustle Cash. Wir haben Purple Swag, Purple Bag, Purple Lifestyle, Purple Swag, das ist Es ist alles Purple, wenn ich wieder meine Swag aufdrehe. Dieser Boy ist fruity und zwar ähnlich wie eine Blaubeere. Ja, es stimmt, ich bin mehr fruity als ein Fruchtsalat. Ich war auf den Strich und dann fick ich deine Schwester hart. Es ist mir egal, dass deine Kleider Secondhand sind, denn ich trage Louis V und es ist Day zum Kobe Rind. I just do me, why you don't just do your thing? Wenn du Beef willst, ja dann mach die Chopper Bang. Das ist Ghetto Slang, Chop Chop, Drive By. In der Hood bin ich connected, so wie Wi-Fi. Ich bin Fly, so wie ein Satellite. Und bin der Bling King, weil meine Kette scheint. Die Chains an meinem Neck sind von Versace. Ich hab einen Gun, denn ich bin sehr hart, G. Und ich war nie so ein Broker-Dude. Hustle Cash mit Glücksspiel, denn ich bin ein Poker-Gut. Wir rauchen Purple Haze, wir sippen Purple Drink. Und wir haben Purple Scheine auf der Bank. Wir rauchen Purple Haze, wir sippen Purple Drink. Und wir haben Purple Scheine auf der Bank. Es ist alles Purple, ähnlich wie mein Sunkest Grape Soda. Wir sind drin im Biss, dieser Track hier wird das Takeover. Titte Takeover, swaggen rum im Gucci Store. Ich rieche nach Geld oder Toilette um Dior. Dior Paco Rabanne oder lieber Polo Sport. Ich bin wie Ralph Lauren, denn ich betreibe Polo Sport. Plus ich sag das YOLO-Wort, denn ich gebe Geld aus Medikamenten, Manfred, ich bin dieser Geldbaus. Du ziehst dich im Hotel aus, denn du willst den Rapper ficken. Ich esse im Blockhaus und kein 50 Cent McChicken. Die Uhr an meinem Arm ist mehr wert als ne Wohnung. Plus ich trinke Dorf, Perrier und keine Stroh. Umso dumm, dass du es nicht geschafft hast. Ich flieg jetzt in meinem Private Jet nach Bagdad. Ich mach jetzt Business mit Drogen und Menschenhandel. Es ist cool, dass ich mit Crack in meiner Menschenhandel. Wir rauchen Purple Haze, wir sippen Purple Drank. Und wir haben Purple Scheine auf der Bank. Wir rauchen Purple Haze, wir sippen Purple Drank. Und wir haben Purple Scheine auf der Bank. Wir haben Purple Swag, Purple Duffel Bag. Purple Lifestyle, Business Winneck, das ist Hustle Cash. Wir haben Purple Swag, Purple Duffel Bag. Purple Lifestyle, Business Winneck, das ist Hustle Cash. Burr, burr, burr.